Mein Name ist Ryan Dykes und dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Weserradweg Nummer 2 in Deutschland, Werner kritisiert Archiventscheidung und 21. Spieltag in der Fußballbezirksliga. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Der Weserradweg gehört zu den Top 2 der beliebtesten Radfernwege in Deutschland. Das ist das Ergebnis der Radreiseanalyse 2016, die auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub vorgestellt wurde. Auf die Frage, wohin geht die Radreise im Inland im Jahr 2016, schaffte es der Weserradweg bei insgesamt 251 genannten Regionen und Zielen auf Platz 10. Am Dienstag beschloss der Rat der Stadt Nienburg den Ankauf des Gebäudekomplexes Lange Straße 31 bis 33. Hier soll in einem neuen Gebäude sowohl Stadt- und Kreisarchiv als auch die Bibliothek einziehen. Eine falsche Entscheidung, sagt FDP-Fraktionschef Heiner Werner. Die für dieses Projekt veranschlagten 10 Millionen Euro seien deutlich zu viel, so Werner. Die Gefühlslage war insofern etwas schwierig, weil ich sage, das können wir uns einfach nicht leisten. Und ich kann nicht nachvollziehen, wie man über diese Thematik der Finanzierung so locker hinweggehen kann. Wir haben einen fast nicht ausgeglichenen Haushalt gehabt in diesem Jahr. Wir haben etliche Kosten, die auf uns zukommen. Und deswegen ist es für mich schon unverständlich, wie man sozusagen dieses beschließen kann, wohl wissend, dass man es fast nicht finanzieren kann. Am Mittwoch ist bei einem Verkehrsunfall in Kreuzkrog ein 76-jähriger Mann aus Stur ums Leben gekommen. Zeugenaussagen zufolge wollte der Mann einen Lastwagen überholen. Wegen Gegenverkehrs kam er von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Die Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot bergen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Bereits heute um 19.30 Uhr wird in der Fußballbezirksliga der 21. Spieltag eingeleitet. Der SC Uchter reist zum TV Neunkirchen. Am Sonntag spielen die restlichen Kreis-Nienburger Teams. Die SG Hoya trifft auf den TuS Drakenburg, Steimke empfängt Sulingen und Maglohe spielt beim tabellenletzten Mörsen-Scharrendorf. Zudem spielt Landesbergen gegen Stur. Anstoß der Sonntagspartien ist um 15 Uhr. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.